Erster ein Lied von David für den Musikmeister. Es ist zum Lernen. Zweiter David kämpft gegen Aram. Job besiegt Edom im Salztal. 12.000 Männer sterben. Dritter Gott, du warst sauer auf uns. Bitte hilf uns jetzt wieder. Vierter, die Erde hat gezittert. Sie ist kaputt. Bitte mach sie wieder ganz. Fünfter, dein Volk hatte viel Pech. Wir waren wie betrunken vor Angst. Sechster, du gibst deinen Freunden eine Fahne. Sie kämpfen für die Wahrheit. Siebter, rette die Menschen, die du liebst. Hilf uns mit deiner Hand. Achter, Gott spricht in seinem Haus. Er teilt das Land sichem auf. Neunter, Gilead und Manasse gehören mir. Ephraim und Juda sind wichtig. Zehnter, Moab und Edom gehören mir auch. Ich gewinne gegen Philister. Elfter, wer bringt mich in die Stadt? Wer führt mich nach Edom? Zwölfter, Gott, hast du uns verlassen? Du gehst nicht mit unseren Soldaten. 13. Hilf uns gegen den Feind. Hilfe von Menschen ist schwach. 14. Mit Gott sind wir stark. Er besiegt alle unsere Feinde.